Zum 68. Jahrestag der Gründung des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz gab es am 24. März in Pjöngjang eine Veranstaltung. Daran nahmen die Mitglieder des Präsidiums des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz, die Funktionäre verschiedener gesellschaftlicher Organisationen, die Bürger in Pjöngjang und die ihren Gäste teil. In der Veranstaltung hoben der Referent und die Redner hervor, dass das Koreanische Nationalkomitee für Friedensschutz in der vergangenen Zeit im In- und Ausland die Tätigkeiten dafür aktiv entfaltet hatte, die Lage auf der koreanischen Halbinsel zu entspannen, die Wiedervereinigung des Landes zu verwirklichen und den Frieden und die Sicherheit in Nordostasien und der Welt zu verteidigen. Weiter riefen sie die fortschrittlichen Persönlichkeiten der Welt, die internationalen demokratischen Organisationen, die Unterstützungskomitees für die Wiedervereinigung Koreas und die Organisationen für Solidarität, die Souveränität, Gerechtigkeit und Frieden anstreben, dazu auf, die feindselige Politik der USA gegen die DVJK entschieden zurückzuweisen und sich am Kampf für den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, in Nordostasien und der Welt und das gemeinsame Gedeihen der Menschheit aktiv zu beteiligen. Nach der Veranstaltung sahen die Teilnehmer die Fotos über die bisherigen Tätigkeiten der Organisation an.